Am nächsten Tag kam Dr. Gonzaga von der Universität zu den drei Detektiven auf den Schrottplatz. Er hatte von der Befreiung des alten Pilcher gehört und hoffte, mit ihrer Hilfe zu dem Buch des Bischofs zu kommen. Er hatte inzwischen einiges über Sogamoso und die Smaragdminen in Kolumbien herausgefunden. Pilcher und Navarro haben das Buch des Bischofs... Jetzt verstanden? Ja, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt wollen wir. Jetzt erzähle ich eine geheimnisvolle Geschichte. Ja! Geht ein kleines Männchen? Gerade habe ich schon gehört. Wer weiß es jetzt? Ich! Die beiden Väter und die beiden Söhne waren selber nur drei. Großvater, Vater und Sohn. Was kann das sein? Das weiß ich wirklich nicht. Na, was ist es? Sag nochmal! Mensch, Daniel! Ich? Stülpen und Rülpsen. Ein kleines Mädchen in den Bäckerladen, bleibt stehen und guckt. Fragt der Bäcker. Weißt du es inzwischen? Weißt du es denn? Ich weiß es. Ja, was denn? Rudern. Da sitzen die doch alle andersrum im Boot. Ja. Richtig. Und was noch? Fragt ein Cowboy den anderen, kennst Oma Baxter drüben in Black Hills? Nö, was ist mit der? Ob es nötig ist oder nicht. Stecknadel und Nähnadel schwimmen um die Wette. Stecknadel gewinnt. Kann man nix machen, sagt Nähnadel. Schottenwitze. Oh ja, das ist gut. Haben Sie schon gehört? Genau, Polly bringt es auf den Punkt. An die Arbeit! Am gefährlichen Schwarzriff und der Insel Skull vorbei geht es nach La Skeletta. Die Insel ist sehr viel kleiner als die Pirateninsel. Und doch ist es nicht so einfach, die Stelle zu finden, an der William Gordon Frederick Cavendish etwas versteckt hat. Captain Roger begleitet Willi auf der Suche nach dem Geheimnis. Sie ahnen nicht, dass mittlerweile nicht nur Captain Baddock mit der Barracuda, sondern auch Gouverneur Breitside mit der Cannonball nach La Skeletta unterwegs sind. Captain Roger, Willi und die beiden anderen Männer graben die Schatzkiste aus und tragen sie den Berg hinauf bis zu der Stelle, an der sie das Seil an die Felsen gebunden haben. Herr Captain. Na und? Bis zum Morgengrauen sind es noch 5 Stunden. Bis dahin haben sie uns aus den Augen verloren. Ach, wir werden verhungern und verdursten, Willi. Einverstanden. Gouverneur Breitside verschlägt es die Sprache. Alle anderen beugen sich ihm, nicht aber seine Schwester Rebecca. Ihr ist er nicht gewachsen. Roger eilt direkt aus der Kneipe zu seinem Schiff, der Schwarzhai, und lässt dort die Segel setzen. Er ist wie... Bringt mir noch ein Hähnchen. Die Soldaten führen Willi ab und werfen ihn in den Kerker. Seine Lage scheint aussichtslos zu sein, aber er macht sich keine großen Gedanken. Ihm bleibt ja noch viel Zeit bis zum nächsten Morgen und bis dahin kann noch einiges passieren. Er weiß, dass Captain Roger ihn nicht im Stich lassen wird. Die Stunden verstreichen und es wird Nacht. Amelie, bist du verrückt? Warum trinkst du denn den Rum nicht? Warum gießt du ihn denn über den Leutnant? Der Kerl schläft doch schon. Meine Güte, sieht er seinen Rock an, er ist patschnass von Rum, so eine Verschwendung. Im Gouverneurspalast ist es still geworden. Nur noch wenige Soldaten halten sich in der Nähe von Breitside auf. Der Madonna! Bootsmann Willi bringt den ersten. Kommen Sie herein, Herr Gouverneur. Was soll ich in dieser Spinnung? Nein, ich weigere mich. So eine heruntergekommene Kneipe betrete ich nicht. Das sollten Sie aber, Gouverneur. Einen Tag nach dem großen Vulkanausbruch auf der Insel Sombrero sitzen Captain Roger und Bootsmann Willi vor der Kneipe Fass ohne Boden an einem Tisch und blicken auf die See hinaus. Trübsinnig lässt Captain Roger den Kopf hängen. Sogar das Essen hat er stehen lassen. Nun beruhige dich, Captain. Wir sollen es wissen. Jawohl! Jawohl!